Schöpfer. Oh, oh, oh, oh, oh mein Gott, du hast mich gemacht und mich erdacht und dich gefreut wie ein Töpfer mit deiner Hand dein Werk mit deiner Hand dein Werk vollbracht.